Impuls. Das Gute. Der Mensch halte etwas auf sich. Manche Eigenheiten unserer Güter sollen dazu einfach von uns aufgezeigt und benannt werden. So kann etwas über sie gesagt, aber auch etwas davon geklärt werden. Wer sich zu so etwas bekannt hat, hat einfach recht damit. Er soll mit seinen Gedanken und Ideen klarkommen. Grundlegende Güter gibt es so einige. Da hat man schon einmal etwas richtig gemacht, wenn man eine einfache Liste dieser Dinge erstellt. Im Nachgang daran können wir uns veranschaulichen, auf was wir Wert gelegt haben. Ausgestattet mit einem solchen Schlüssel zu etwas von immenser Bedeutung für unser Leben sind wir von da an. Wir brauchen unseren Weg nun nur noch zu gehen. Das möchten wir verwirklichen. Im ersten Schritt haben wir alles belassen, wie es bereits geworden ist. Das ist mit keiner Veränderung einhergegangen. Anstatt etwas zu verschieben oder zu verzerren, haben wir aller Handlung eine Sammlung vorangestellt und sie erhalten. Was uns dabei klar geworden ist, haben wir bereinigt, indem wir alles von uns aus zugelassen haben, wie es gewesen ist. Da ist etwas abgefallen. Daraufhin ist uns der stabile Anteil davon verblieben. Was vor uns im Staub gelegen hat, haben wir nicht angehoben. Da machen wir zwei Höhen bei uns aus. Einmal hat für alles ein Grund bestanden, zum anderen haben wir einen Schwerpunkt zu eigen, der sich davon abhebt. Steht das eine auch grundsätzlich fest, so hat das andere doch geschwungen. An diesem Hauptmotor unserer Bewegung hängt alles, was wir sind. Da hängt es auch von diesem ab, wie wir sind und was uns gelingt.